Kundgabe 3989. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.3.1947. Starker Glaube und Vertrauen auf Gottes Hilfe. Das volle Vertrauen auf meine Hilfe ist die sicherste Gewähr, und so liegt es also stets an euch selbst, in welchem Maße ihr meine Hilfe erfahret und mit welcher Härte euch die irdische Not drückt. Denn diese behebe ich eurem Glauben gemäß. Ist doch der Sinn und Zweck der Not, euch zu gewinnen und euren Glauben an meine Liebe und Allmacht in euch zu verstärken. Geistige Not dagegen werde ich entsprechend eurem Liebewillen beheben, entsprechend dem Verlangen nach mir. Denn die geistige Not empfindet ihr dann erst als Not, wenn ihr an mich glaubet und mich bewusst anstrebt. Dann wird euch erst die Unvollkommenheit eurer Seele klar, und ihr empfindet dies als Not und erbittet euch dann meinen Beistand, meine Hilfe und Gnade, um vollkommen zu werden. Dann werdet ihr auch niemals eine Fehlbitte tun, denn euer Wille, euch zu wandeln, ist nun Gewähr dafür. Es gelingt euch mit meiner Hilfe. Eure Seele aus geistiger Not zu erretten, ist aber um vieles wichtiger, solange ihr auf Erden weilet. Denn die irdische Not findet ihr Ende mit eurem irdischen Ableben. Die Not der Seele aber bleibt bestehen und kann nur durch eigenen Willen behoben werden, der aber äußerst schwach ist im Jenseits, wenn er auf Erden nicht schon eine Wandlung der Seele angestrebt hat. Erkennet als erstes eure geistige Not und wendet euch demütig an mich um Hilfe, und dann stellet mir eure irdische Not vertrauensvoll vor, und auch von dieser werde ich euch frei machen. Ich werde eingreifen, so dass ihr mich erkennen könnt, und mit Bestimmtheit dort, wo die meinen weilen, wo ein starker Glaube fest meine Hilfe erwartet, ohne Zweifel und Bedenken. Dort bin ich ständig zur Hilfe bereit, um einen solchen Glauben nicht zum Wanken zu bringen und einen schwachen Glauben noch zu stärken. Und so ihr noch schwachen Glauben seid, so vertiefet euch in mein Wort und vermehret durch die Kraft meines Wortes auch die Kraft eures Glaubens. Denn so ihr mich zu euch sprechen lasset, kann ich gleichzeitig geistige Not beheben und wird mein Wort nicht wirkungslos an euch bleiben. Ihr werdet, so ihr guten Willens seid, es fühlen, dass ich nur Worte der Wahrheit zu euch reden, dass meine Liebe euch geben will, was euch mangelt, dass ich euch geistig und irdisch bedenken will, um euch zu gewinnen für mich, um einen tiefen, unerschütterlichen Glauben in euch zum Ausreifen zu bringen. Denn dieser macht euch frei von aller Schwäche des Leibes und der Seele. Ein starker Glaube ist eure eigene Stärke, denn dann wisset ihr auch, dass ihr niemals ohne Hilfe seid und dass ihr alles bewältigen könnet mit meiner Unterstützung, mit meiner Kraft, die ihr selbst euch aneignen könnet durch den Glauben. Immer wieder muss ich euch daher Glaubensproben auferlegen, immer wieder irdische Not kommen lassen, auf dass nun euer Glaube auflebet, auf dass ihr mir eure irdische Not vorstellet und nun voll vertrauend meine Hilfe erwartet. Und sie wird euch werden, weil ich euch auch verhelfen will zu starkem Glauben, auf dass ihr auch größeren Nöten ohne Sorgen und Angst gegenübersteht, auf dass ihr ihnen immer meine sichere Hilfe entgegensetzet und ich sie nun von euch nehmen kann. Denn ich enttäusche wahrlich nimmer ein gläubiges Erdenkind, das auf die Hilfe des Vaters vertraut. Meine Liebe wird irdische und geistige Not von euch nehmen, so ihr an mich und meine Liebe glaubt. Amen.